Quatsch. Wir singen jetzt ein neues Lied. Ritsch, Rutsch, Klatsch. Das Lied ist eigentlich kein Lied. Ritsch, Rutsch, Klatsch. Doch lange Texte gibt's genug. Ritsch, Rutsch, Klatsch. Na sehen Sie, das klappt ja, das geht ja schon gut. Ritsch, Rutsch, Klatsch. Ja, ja, ja. Die Hand, also

Thank you. Olympiade, da machen wir mal mit. Denn unsere Familie ist sportlich und auch fit. Wir sind die größten Fighter, Papa hat uns getrennt. Und die paar Außenseiter, die schlagen wir bestimmt. Auf die Plätze, fertig, los! Hey! Oh, oh, oh, Olympia! Ja, wir sind die Größten da! Made in Germania! Oh, oh, oh, Olympia! Oh, oh, oh, Olympia! Ja, wir sind die Größten da! Made in Germania! Oh, oh, oh, Olympia! Yeah. einmal spazieren, nanu, nanu, nanu. Ich ging einmal spazieren, was sagst du denn dazu? Ich ging einmal spazieren, von Spalera und täte mir entführen. Ha, ha, ha, ha, und täte mir entführen. Ha, ha, ha, ha. Sie sagt, ich soll sie küssen, nanu, nanu, nanu. Sie sagt, ich soll sie küssen, was sagst du denn dazu? Sie sagt, ich soll sie küssen, und Spalera, es braucht niemand zu wissen. Ha, ha, ha, ha, es braucht niemand zu wissen. Ha, ha, ha, ha. Fritze Bollmann wollte angeln, da fiel ihm die Angel hin. Fritze Bollmann wollte langen, doch da fiel er selber hin. Seine Angel war gerettet, Fritze Bollmann, der versucht. Und seitdem geht Fritze Bollmann auf dem BC nicht mehr. Fritze Bollmann, komm in den Himmel. Lieber Petrus, lass mir durch, denn ich bin ja Fritze Bollmann, der bei mir aus Brandenburg. Mein Herz, das ist ein Bienenhaus, die Mädchen sind darin die Bienen. Sie fliegen ein, sie fliegen aus, grad wie in einem Bienenhaus. La la la la la la la la la la. Marie hat Holzschuh an und keinen Absatz dran. La la la la la la la la. Marie hat Holzschuhlatschen an. La la la. Immer ein Vollstoffer an. Bis gegen 12 schenkt der Wirt tüchtig ein. Dann wird das Taschengeld spärlich. Vorigen Sonntag nun brachte der Wirt Runde um Runde herein. Bis gegen 2 Uhr der ganze Verein. Fragt der Wirt, sag uns ehrlich, wer soll das bezahlen? Von aller Schöne gehen. jüngst zu Pfingsten, nach Pankow war sein Ziel. Da verlor er seinen Jüngsten, ganz plötzlich im Gewühl. Eine volle halbe Stunde hat er nach ihm gespürt. Aber dennoch hat sich Wolle ganz köstlich amüsiert. Als er nach Haus gekommen, da ging's ihm aber schlecht. Da hat ihn seine Olle ganz mörderisch verdrescht. Ne volle halbe Stunde hat sie um ihn poliert. Aber dennoch hat sich Wolle ganz köstlich amüsiert. Aber dennoch hat sich Wolle ganz köstlich amüsiert. Wirtschaftstür, der so jenens einen trinken dät. Doch er hat viel zu wenig Geld, solang er auch zählt. In der Wirtschaft ist die Stimmung groß, aber keiner sieht der Alemann. Küt einer mit einem Bier und sprechen einfach an. Trink doch eine mit, stell dich mir so an, du stehst hier die ganze Zigarren. Hast du auch kein Geld, das ist ganze Jahr. Trink doch mit und kümmer dich nicht drum. bring doch eine mit, stell dich nieder so an, du stehst hier die ganze Zeit rum. Hast du auch Geld, das ganze Jahr, bring doch mit und kümmer dich nicht drum. Sitzt vielleicht allein zu Hof, der so jenen wieder lachen wird. Ganz heimlich, da wart er nur dort auf, einer zu ihm sät. Trink doch eine mit, stell dich nur so an, du stellst hier die ganze Züge rum. Hast du auch Geld, das ist ganze Jahr, trink doch mit und kümmer dich nicht drum. Trink doch eine mit, stell dich nicht so an, du stellst hier die ganze Züge rum. Hast du auch Geld, das ganze Jahr, bring doch mit und kümmer dich nicht drum. Bring doch eine mit, stell dich nicht so an, du stehst hier die ganze Zeit rum, hast doch Geld, das ganze Jahr, bring doch mit und kümmer dich nicht drum. Stell dich nicht so an, du stehst wie die ganze Zigarren. Hast du auch Geld, das ganze Jahr, bring doch mit und kümmer dich nicht drum. Bring doch eine mit, stell dich nicht so an, du stehst wie die ganze Zigarren. Die schönste Jahreszeit. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Jahreszeit. Das ist die wunderschöne Einmachzeit. Ei, ja, ja, ja, ja, ja, ja, die Einmachzeit. Ja, morgens einmachen und mittags einmachen und abends einmachen, das ist, was man immer macht. Ja, morgens einmachen und mittags einmachen und abends einmachen für den Hausgebrauch. Viele Früchte machen uns das Leben süß. Leben süß. Leben süß. Doch willst du nach Lust und Laune sie probieren, musst du sie zur rechten Zeit auch richtig konservieren. Na, was singen wir denn jetzt wieder mal, oh Freunde? Was ist für uns die schönste Jahreszeit? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Jahreszeit. Das ist die wunderschöne Einmachzeit. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ja, die Einmachzeit. Ja, morgens einmachen und mittags einmachen und abends einmachen, das ist, was man immer braucht. Ja, morgens einmachen und mittags einmachen und abends einmachen für den Hausgebrauch. Viele Männer machen gern mal einen drauf. Einen drauf. Einen drauf. Sind sie dann in Stimmung, ist es höchste Zeit. Und sie singen dann das Lied der schönen Einmachzeit. Ach, jetzt sind wir wieder Kameraden vor. Was ist für uns die schönste Jahreszeit? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Jahreszeit. Das ist die wunderschöne Einmachzeit. ja, die Einmachzeit. Ja, morgens einmachen und mittags einmachen und abends einmachen, das ist, was man immer braucht. Ja, morgens einmachen und mittags einmachen und abends einmachen für den Hausgebrauch. Ja, morgens einmachen und mittags einmachen und abends einmachen, das ist, was man immer braucht. Ja, morgens einmachen und mittags einmachen und abends einmachen für den Hausgebrauch. Ein Besuch im Zoo. Oh, oh, oh, oh. Nee, was ist das schön? Nee, was ist das schön? Ein Besuch im Zoo. Oh, oh, oh, oh. Das ist so schön. Das ist wunderschön. Wenn der Rind küsst, siehst du der Kamele. Nee, was sind die groß? Nee, was sind die groß? Und die Buckele auf ihrem Rücken. Die sind so groß, die sind unwahrscheinlich groß. Ein Besuch im Zoo. Oh, oh, oh, oh. Nee, was ist das schön? Nee, was ist das schön? Ein Besuch im Zoo. Oh, oh, oh, oh. Das ist so schön. Das ist wunderschön. Ja. Und wie geht durch? Da sind die Elefanten. Nee, was sind die dick? Oh, die sind dick. Unbelurter Dänne ans Gequante. Die sind so dick. Die sind unwahrscheinlich dick. Ein Besuch im Zoo. Oh, oh, oh, oh. Nee, was ist das schön? Nee, was ist das schön? Ein Besuch im Zoo. Oh, oh, oh, oh. Das ist so schön. Das ist wunderschön. Ja, und ganzer Meng, da könnt man zu der Arme. Nee, was sind das viel? Oh wei, das sind so viel. Ja, und die sieht man nur den ganzen Tag rumhüppen. Und bei denen mit, ja, jede, was er will, denn. Ein Besuch im Zoo. Oh, oh, oh, oh. Nee, was ist das schön? Nee, was ist das schön? Ein Besuch im Zoo. Oh, oh, oh, oh. Das ist es so schön. Das ist wunderschön, das ist wunderschön. Ja, wenn ich das sage, das ist schön. Das ist noch schön. Schön, ne? Ja, Junge. Da liest er an der Elf, ne? Uns Tante Clara will in der Sahara. Nur wenn sie jetzt getrunken hätte. Uns Tante Clara will in der Sahara, doch jetzt gibt sie ins Innenbett. Tante Clara, die ist 80, rüstig und stabil. Sie ist noch wirklich gut dabei, weiß immer, was sie will. Sie ist gesund, es geht ihr gut, sie fühlt sich pudelwohl. Nur eines, das verträgt sie nicht, das ist der Alkohol. Uns Tante Clara will in der Sahara helfen, nur wenn sie jetzt getrunken hätte. Uns Tante Clara will in der Sahara, doch jetzt gütze Esels in das Bett. Tante Clara speist sehr gerne und wenn möglich viel. Dabei bleibt sie immer proper, wirkt noch sehr mobil. Sie trinkt auch gern ein Gläschen Wein, verachtet nicht den Punsch. Doch wenn sie was getrunken hat, kennt sie nur einen Wunsch. Uns Tante Clara will in der Sahara. Er wollt nur, wenn sie Etje getrunken hätt. Uns Tante Clara will in der Sahara. Doch jetzt kürze Esens in ein Bett. Uns Tante Clara will in der Sahara. Er wollt nur, wenn sie Etje getrunken hätt. Uns Tante Clara will in der Sahara. Doch jetzt kürze Esens in ein Bett. Doch jetzt kürze Esens in ein Bett. Dieser sprach so gern und stundenlang vom fernen Afrika, von großen wilden Tieren, manchmal wurde mir ganz bang, er selbst war niemals da. Aber wehe, wenn ihn einer stört, dann rief er unerhört. Auf die Bäume, ihr Affen, der Wald wird gefegt, der Wald wird gefegt, ja, der Wald wird gefegt. Auf die Bäume, der Affen und die Ohren angelegt, und die Ohren angelegt. Beim Militär, da hatte ich nen Unteroffizier, der hatte immer Durst. Er trank an manchem Vormittag schon 17 Flaschen Bier, dann war ihm alles wurscht. Meistens schaltete er dann auf Stur und brüllte durch den Flur. Die Bäume, ihr Affen, der Wald wird gefegt, der Wald wird gefegt, ja, der Wald wird gefegt. Und die Bäume, ihr Affen, und die Ohren angelegt, und die Ohren angelegt. Im Karneval, da war ich mal auf einem großen Ball, der Saal war bombenvoll. Die Wände waren dekoriert, so wie ein Negerkral, die Stimmung war ganz toll. Plötzlich waren wir alle verrückt und sangen ganz verzückt. Auf die Bäume, ihr Affen, der Wald wird gefegt, der Wald wird gefegt, ja, der Wald wird gefegt. Auf die Bäume, ihr Affen, und die Ohren angelegt, und die Ohren angelegt. Auf die Bäume, ihr Affen, der Wald wird gefegt, der Wald wird gefegt, ja, der Wald wird gefegt. Auf die Bäume, ihr Affen, und die Ohren angelegt, und die Ohren angelegt. Bis man die Tür zumacht, das Geld nicht durchgebracht. Freunde der Nacht, das wäre doch gelacht. Hätten wir, bis man die Tür zumacht, das Geld nicht durchgebracht. Viele Menschen schuften nur bei Tag und auch bei Nacht, haben nie im Leben einen drauf gemacht. Sie machen sich gefreut und doch hinrich dir Spaß. Und eines Tages hanse dann dort Deckel auf den Nas. Doch ich möcht garantieren, uns wird das nicht passieren. Freunde der Nacht, das wäre doch gelacht, hätten wir, bis man die Tür zumacht, das Geld nicht durchgebracht. Freunde der Nacht, das wäre doch gelacht, hätten wir, bis man die Tür zumacht, das Geld nicht durchgebracht. Mancher hat ein Haus gebaut, sogar auf zwei und drei, und ein großes Konto hat er nebenbei. Er gönnte sich noch nicht einmal ab und zu ein Bier, und die Verwandtschaft freut sich schon, das alles erben wir. Doch ich möcht garantieren, uns wird das nicht passieren. Freunde der Nacht, das wäre doch gelacht, hätten wir, bis man die Tür zumacht, das Geld nicht durchgebracht. Freunde der Nacht, das wäre doch gelacht, hätten wir, bis man die Tür zumacht, das Geld nicht durchgebracht. Freunde der Nacht, das wäre doch gelacht, hätten wir, bis man die Tür zumacht, das Geld nicht durchgebracht. Freunde der Nacht, das wäre doch gelacht, hätten wir, bis man die Tür zumacht, das Geld nicht durchgebracht. Rabotterboy, Rabotterboy, als ich noch ein Jüngling war, sah ich eine schöne Maid. Kunigunde war ihr Name, sie war schön. Holdes Mädchen, sagte ich, schenk mir ein bisschen Zeit, nur ein Viertelstündchen möcht ich mit dir gehen. Schabatabontadoi, Kunigunde, Kunigunde, das war wieder eine schöne Viertelstunde. Kunigunde, Kunigunde, das war wieder eine schöne Viertelstunde. Schabatabokagon, Kunigunde, Kunigunde, das war wieder eine schöne Viertelstunde. Kunigunde, Kunigunde, das war wieder eine schöne Viertelstunde. Schabatabokagon, Schabatabokagon. Als ich dann schon älter war, traf ich am Nordseestrand Kunigunde, diese wunderschöne Maid. Das ist was Genaues.